Abschnitt 26 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Aubertin. Mare Nostrum. Wer noch nie einen Ölgarten sah, der versteht die Odyssee nicht. Und sei ja auch der Gelehrteste der Altphilologen. Ich liege in dem tyrrhenischen Ölgarten, deren Terrassen zum Meere niedersteigt. Durch den silbernen Schleier der Bäume leuchtet das blaue Wasser still und festtäglich. Die Sonne streute eine Myriade von Sternen drüber hin, die schweigend flimmern. In der Ferne kräht ein Hahn. Ein Ochsenwagen geht schwerknarrend die Straße entlang. In dem zerfallenen Hause links unten schilt eine Mutter ihr Kind. Die Eidechsen rascheln in meiner Nähe. Das lateinische Blut, das in meinen Adern ist, rauscht auf und klingt. Und ich drücke mein Gesicht in das welke Gras und küsse den Staub des heimatlichen Bodens. Ende von Abschnitt 26.